kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat einen Grund, denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Gott Amor selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert. Und weil's bezaubernd klingt und süß singt, man ist ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, bist nicht klug, doch sehr galant, bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue, alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch. Die Damen dennoch heiß frieren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronik skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jede still. Was Glück. Yeah.